alles ist, ist, ist. Wir schreiben ständig die Hits, machen neue Sachen. Und schon rennen die Kids in den Laden. Kaufen die Alben, brennen, bringt nix. In 2 Tagen 1000 Klicks, wir beenden dein Witz. Du bist gut, du bist real, ha, war nur ein Witz. Kauf unsere Sachen hier auf iTunes und Amazon. Music Load, gute Qualität wie gewohnt. Hallo, ist der Norden am Mikrofon. Ihr habt keine Chance, Leute, dass euch das Lied verschont. Selbst in Jazzgebude Witze, da war man schon. Egal ob Münch, Reims, Horn, ein anderer Ton. Und wir scheißen auf die Hater, die dort wohnen. Scheiß auf Helden von morgen, die sind alle gestorben. Wenn ich die Penner alle sehe, denk ich wieder an Morden. Wenn wir Lieder schreiben, fühlen sich Fans wieder geborgen. Wir sind die Liga der Orgen, wir sind die Sieger von morgen. Helden von dort, für das Rappen geboren. Macht euch keine Sorgen, echt top und in Form. Und ihr kleinen Penner wisst es ja, ihr könnt nichts tun, das ist es ja. Helden von dort, die Jäger verloren. Im Studio Record, für die Charts genormt. Nur im Norden fließt der Flow. Bewegt eure Ärsche, genießt die Show. Das ist das erste Lied, wo wir drei gemeinsam oben sind. Und du weißt, dass wir drei Rapper auf der Spitze oben sind. Wir sind die Austro-Rapper, die dich Penner auf den Boden bringen. Mich interessiert dein Scheiß nicht, weil du wie meine Oma singst. Andere Rapper, andere sind. Und jetzt das Mixtape. Wir haben eure Songs gehört. Jeder einzelne ist fake. Bitch, geh, was du für ein Witz redst, dieser Hit-Bip. Spreng die Grenzen. Die Videos von Loser nicht sehen. Wir springen über unseren eigenen Schatten. Das sind die Fakten, Songs, Rekorden und Videos cutten. Talent ist das, was die Penner niemals hatten. Schau dich in den Spiegel, auf euch kann man nur bauen. Meine Damen und Herren, das ist Lockscript, the Group. Das ist Freezy Sender, Arkisau, wer bist denn du? Mach mir zu, wir sind true. Wir sind einfach die Besten, du kannst dich nicht mit uns messen. Wir sind nicht zu ersetzen. Helden von Norden, fürs Rappen geboren. Macht euch keine Sorgen, echt top und in Form. Und ihr kleinen Penner wisst es ja, ihr könnt nichts tun, das ist es ja. Helden von Norden, die Hater haben verloren. Im Studio Record, für die Charts genormt. Nur im Norden fließt der Flow. Bewegt eure Ärsche, genießt die Show. Helden von Norden, fürs Rappen geboren. Macht euch keine Sorgen, echt top und in Form. Und ihr kleinen Penner wisst es ja, ihr könnt nichts tun, das ist es ja. Helden von Norden, die Hater haben verloren. Im Studio Record, für die Charts genormt. Nur im Norden fließt der Flow. Bewegt eure Ärsche, genießt die Show.